Sollten die Scharia bis nach Deutschland bringen, Allah wird euch überall hier dort bezwingen. Wir werden die Scharia bis nach Deutschland bringen, Allah wird euch überall hier dort bezwingen. Kehrt zu Allah, reumütig, o ihr Kuffar. Kehrt zu Allah, sonst seid ihr im ewigen Feuer. Kehrt zu Allah, reumütig, o ihr Kuffar. Kehrt zu Allah, sonst seid ihr im ewigen Feuer. Wir werden die Scharia bis nach Deutschland bringen. Wir werden euch mit allen Waffen hier bezwingen. Wir werden die Scharia bis nach Deutschland bringen. Wir werden euch mit allen Waffen hier bezwingen. Mit Allahs Hilfe werden wir euch hier besiegen. Mit Allahs Hilfe werdet ihr Tawut, unsere Sklaven. Mit Allahs Hilfe werden wir euch hier besiegen. Mit Allahs Hilfe werdet ihr Tawut, unsere Sklaven. Wir werden die Scharia bis nach Deutschland bringen. Mit Allahs Hilfe, wenn wir euer Land gewinnen. Wir werden die Scharia bis nach Deutschland bringen. Mit Allahs Hilfe, wenn wir euer Land gewinnen. Fürchtet Allah, ja ihr Heuchler, ihr Götzendiener. Fürchtet Allah, sonst seid ihr für ewig verloren. Fürchtet Allah, ja ihr Heuchler, ihr Götzendiener, fürchtet Allah, sonst seid ihr für ewig verloren. Wir werden die Scharia bis nach Deutschland bringen, Allah wird euch überall hier und dort bezwingen. Wir werden die Scharia bis nach Deutschland bringen, Allah wird euch überall hier und dort bezwingen. Die schwarzen Flaggen werden Deutschland bald erobern. Denn es wurde vom Propheten schon verkündet. Also nehmt den Islam an als eure Rettung. Wir werden die Scharia bis nach Deutschland bringen. Allah wird euch überall hin dort bezwingen. Wir werden die Scharia bis nach Deutschland bringen. Allah wird euch überall hin dort bezwingen. Kehrt zu Allah, reumütig, o ihr Kuffar. Kehrt zu Allah, sonst seid ihr im ewigen Feuer. Kehrt zu Allah, reumütig, o ihr Kuffar. Kehrt zu Allah, sonst seid ihr im ewigen Feuer.